Kapitel 5 – Behalte deine Heilung. Das größte Problem, mit dem ich über die Jahre konfrontiert wurde, ist nicht, Menschen an den Punkt zu führen, dass sie ihre Heilung empfangen können, sondern dass sie sie nicht wieder verlieren. Wie ich am Anfang von Kapitel 2 bereits erläutert habe, werden viele aufgrund des Glaubens eines anderen geheilt und können ihre Heilung oftmals nicht behalten. Der Grund dafür ist, dass Satan das Wort rauben konnte, durch das sie Heilung empfangen hatten. Markus 4, Verse 3 bis 8 und 13 bis 20. Hört, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen schossen auf und erstickten es, und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufging und wuchs, und es trug bis zu 30 und 60 und 100-fach. Und er spricht zu ihnen: Begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und, wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät worden sind, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen, und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Drangsal oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. Und andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät ist, die das Wort gehört haben, und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. Diese aber sind's, bei denen auf gutes Land gesät ist, die hören das Wort und nehmen's an und bringen Frucht, 30 und 60 und 100-fach. Oftmals hören Christen das Wort Gottes und sind begeistert darüber. Sie verschlingen es förmlich und doch erlauben sie dem Satan anschließend, das Wort von ihnen zu rauben. Achte darauf, was du hörst. Markus 4, Vers 24. Und er sprach zu ihnen: Achtet darauf, was ihr hört. Das Maß, mit dem ihr euch widmet, wird dasselbe Maß sein, das euch zuteil werden wird, und es wird euch mehr als das hinzugefügt werden. Es ist nicht nur vor, sondern besonders auch nach deiner Heilung von entscheidender Bedeutung, was du hörst. Der Teufel wird nichts unversucht lassen, um das Wort wieder von dir zu rauben. Dabei wendet er verschiedene Methoden an. Ich habe schon erlebt, wie jemand geheilt worden war und anschließend von einem Freund gefragt wurde: Wo sind denn deine Krücken? Der Betreffende antwortete freudig: Ich bin gestern bei einem Gottesdienst in der Gemeinde geheilt worden. Und der Freund entgegnete: Du spinnst ja. Gott tut so etwas heute nicht mehr. Du solltest besser bei deinen Krücken bleiben. Er tat es und verlor seine Heilung. Wir dürfen das Wirken Gottes nicht verleugnen. In meinem Dienst wurden schon zahlreiche Gehörlose geheilt. Obwohl ihr Hörgerät nun überflüssig geworden war, schalteten sie es doch wieder an, sobald sie sich hingesetzt hatten. Als ich sie nach dem Grund fragte, bekam ich folgende Antworten. Ein Mann sagte: Ich habe mir dieses Hörgerät erst vor kurzem angeschafft. Ich werfe doch kein Geld zum Fenster hinaus. Er verlor seine Heilung noch am selben Abend. Die Frau eines Geheilten sagte: Er ist nun schon seit 30 Jahren beinahe taub. Er weiß ganz genau, dass er ohne sein Gerät nichts hört. Obwohl es 200 Zeugen dafür gab, dass der Mann geheilt war, verließ er die Gebetsreihe nicht ohne sein Hörgerät. Auch er konnte seine Heilung nicht behalten. Ich fragte eine Frau, die in Kanada geheilt worden war, warum sie ihr Hörgerät wieder benutzte. Sie antwortete: Ich glaube, es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Wie gesagt, Gott zwingt niemandem Heilung auf. Die Entscheidung liegt bei uns, ob wir sie empfangen und behalten oder nicht. Der Teufel wird alles daran setzen, uns durch Lügen und Krankheitssymptome in die Irre zu führen und unsere Heilung zu rauben. Er wird sogar versuchen, unsere Freunde dafür zu benutzen. Wenn wir dann Gottes Wort nicht kennen und daran festhalten, wird Satan am Ende in seinem Bemühen doch erfolgreich sein. Viele Christen haben ihre Heilung wegen eines scheinbaren Krankheitssymptoms wieder verloren, mit dem der Teufel sie täuschen konnte. Sie waren sich nicht bewusst, dass sie das Recht hatten, ihn zurückzuweisen. Sie akzeptierten widerspruchslos, was er ihnen auferlegte. Nicht selten heißt es auch, vermutlich war er überhaupt nicht wirklich geheilt. Nun aber langsam. Wenn ich für einen Behinderten bete, der zuvor nicht einen einzigen Schritt machen konnte und er danach aufsteht und geht, dann ist er geheilt. Oder wenn für jemanden gebetet wird, der völlig taub war und er hört anschließend wieder, ist er geheilt worden. Jedes Mal, wenn ich oder sonst jemand für einen Kranken betet und die Symptome verschwinden, ist der Betroffene geheilt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Heilung 5 Minuten, 5 Monate oder 5 Jahre angehalten hat. Die Person war gesund. Die Frage ist also, wie kann man seine Heilung behalten? 4 Punkte, die du befolgen musst, um deine Heilung nicht zu verlieren. Erstens, zunächst müssen wir erkennen, dass Satan überhaupt kein Recht hat, uns die Krankheit ein zweites Mal aufzuerlegen. Nahum 1, Vers 9. Was plant ihr gegen den Herrn? Ein Ende macht er. Nicht zweimal wird sich die Not erheben. Wenn Satan nicht berechtigt ist, mich ein zweites Mal mit Krankheit zu quälen, was ist dann mit den Symptomen, die ich fühle? Nun, sie sind nichts anderes als eine Lüge des Teufels. Er will deine Heilung stehlen. Jetzt sagst du vielleicht, aber ich fühle den Schmerz ganz deutlich. Natürlich, wenn du ihn nicht wirklich spüren könntest, würdest du ihn sicher erst gar nicht ernst nehmen. Ich kann von 2 Erlebnissen berichten, bei denen Satan versucht hat, 2 Frauen, für die ich gebetet hatte, ihre Heilung zu rauben. Die eine war 68 und hatte 20 Jahre lang unter völliger Taubheit gelitten. Nachdem ich für sie gebetet hatte, konnte sie sogar das leiseste Flüstern hören und wurde am nächsten Morgen durch das Vogelgezwitscher im Garten geweckt. So etwas hatte sie schon jahrzehntelang nicht mehr erlebt. Mehrere Tage lang konnte sie ausgezeichnet hören, bis sie eines Nachmittags feststellte, dass sie nicht mehr genau verstand, was ihr Enkel zu ihr sagte. Sie kam in die Abendversammlung und fragte mich, was sie wegen ihres erneuten Hörproblems unternehmen könnte. Ich zitierte Nahum 1, Vers 9, wo es heißt, dass Satan sie nicht zweimal mit derselben Not belästigen darf. Sie fragte, aber was ist mit meinen Ohren geschehen, wenn er mir meine Heilung nicht rauben darf? Ich erklärte ihr, dass die spürbaren Symptome nur Teil eines Täuschungsmanövers waren. Der Teufel ist ein Lügner, der niemals die Wahrheit sagen kann. Daraufhin wurde sie so zornig auf Satan, dass sie ihn anschrie und in diesem Augenblick kehrte ihr Hörvermögen wieder zurück. Ihr Sohn erzählte mir einige Jahre später, dass seine Mutter noch bis zu ihrem Tod im Alter von 72 Jahren hervorragend hören konnte. Als ich 1990 in Österreich war, betete ich für eine Frau, die mehrere Tumore in der Brust hatte. Diese Geschwüre verursachten ihr große Schmerzen und erfüllten sie mit quälender Angst. Nach meinem Gebet verschwanden die Tumore und mit ihnen auch die Schmerzen. Etwa 3 Wochen später rief sie mich an, um mir mitzuteilen, dass die Symptome zurückgekehrt seien. Auf meine Fragen hin beschrieb sie mir ihre Beschwerden. Die Schmerzen waren zwar nicht an derselben Stelle wie zuvor, sie fühlten sich aber genauso an. Ich erinnerte sie an den Vers in Nahum 1 und erklärte ihr, dass Satan die Krankheit kein zweites Mal auf sie legen konnte. Ich machte ihr klar, dass es sich bei den Schmerzen nur um einen Angriff Satans handelte, den sie gemäß Jakobus 4, Vers 7 zurückweisen konnte. Dann ermutigte ich sie, dem Teufel zu befehlen, diese irreführenden Symptome zurückzunehmen. Die Schmerzen hörten augenblicklich auf und kamen auch nie wieder. Preis den Herrn! Zweitens musst du dem Wort Gottes gehorchen und dem Teufel widerstehen. Wenn du dies tust, muss er vor dir fliehen. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widerstehet dem Teufel und er wird von euch fliehen. Du selbst musst Satan widerstehen. Er wird nicht vor dir fliehen, wenn ich ihm widerstehe. Widersetze du dich dem Satan und er muss die Flucht ergreifen. Wie kannst du dem Teufel widerstehen? Auf dieselbe Art und Weise, wie Jesus es getan hat. Er ist unser Vorbild. Matthäus 4, Verse 1 bis 11. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel. Jesus widerstand dem Teufel mit dem Wort Gottes. Jedes Mal, wenn er dich versucht, musst du ihm Gottes Wort entgegenhalten, dann wird er mit Sicherheit vor dir fliehen. Vergiss es niemals. Wenn der Teufel dich zur Sünde verführen will, kannst du zur Waffe greifen, indem du sagst, Satan, es steht geschrieben, du darfst nicht. Sei dir bewusst, wie wichtig es ist, dass Gottes Wort in deinem Herzen lebendig ist. Du erreichst dieses Ziel, indem du regelmäßig Heilungsschriftstellen hörst oder sie dir selbst laut vorliest. Du kannst Gottes Wort nur dann als Waffe einsetzen, wenn du die Aussagen der Bibel kennst. Es ist deshalb sehr wichtig, sein Wort zu studieren. Du solltest auch kontinuierlich davon erzählen, was Gott für dich getan hat, um dich selbst immer wieder daran zu erinnern. Dann hat Satan keine Möglichkeit, dich der Segnungen Gottes zu berauben. Nach deiner Heilung ist es ebenso wichtig, Gottes Wort zu hören wie vorher. Du hast dich darauf vorbereitet, gesund zu werden, indem du sein Wort gehört hast. Wenn du dann geheilt bist, schützt dich sein Wort davor, deine Gesundheit wieder zu verlieren. Es wird dich stärken, dir helfen, dich ermutigen und dich aufbauen, während es dir gleichzeitig die Fähigkeit gibt, dem Teufel zu widerstehen. Preis dem Herrn! Es ist unbedingt notwendig, dass du anderen davon berichtest, was Gott für dich getan hat. Wenn du Zeugnis gibst, wird dein Glaube immer aktiv sein. Indem du deinen Kindern und Enkelkindern erzählst, was Gott in deinem Leben getan hat, lehrst du sie, sich ebenfalls in ihrer Not an den Herrn zu wenden. Aus diesem Grund hat Gott sein Volk Israel angewiesen, ihren Nachkommen von seinen Taten zu berichten. 5. Mose 4, Vers 9. Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden alle Tage deines Lebens. Und tue sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund. Zum Abschluss möchte ich dich zu folgenden Überlegungen anregen. War die Ursache deiner Krankheit eine schlechte Angewohnheit wie etwa Rauchen, Alkohol oder Drogenmissbrauch? Wenn Gott dich geheilt hat, solltest du ihn auch um Befreiung in diesem Bereich bitten und das betreffende Laster mit aller Entschiedenheit ablegen. Wenn du deine ungesunde Lebensweise nämlich weiterhin beibehältst, wird die Krankheit zurückkehren und nicht selten schlimmer als zuvor. Wenn Bitterkeit oder mangelnde Vergebungsbereitschaft deine Krankheit verursacht hat, solltest du dir nicht erlauben, ein zweites Mal in diese Haltung zu verfallen. Ich habe festgestellt, dass diejenigen, die nach ihrer Heilung der Bitterkeit und Unversöhnlichkeit wieder in ihrem Herzen Raum geben, danach in weitaus stärkerem Maß krank werden. Lukas 11, Verse 24 bis 26. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit, schlimmer als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird ärger als der Anfang. In diesen Versen geht es vordergründig um Befreiung von Dämonen, doch gleichzeitig wird uns hier ein biblisches Prinzip veranschaulicht. Nachdem wir von der Macht des Satans befreit worden sind, tragen wir die Verantwortung dafür, unseren Geist durch Gottes Wort zu stärken, um dem Teufel widerstehen zu können. Du weißt ja, dass sein Wort die Kraft hat zu erretten, zu heilen und zu befreien. Wenn wir unser Haus mit Gottes Wort füllen, ist dort kein Platz mehr für Satan.